Tra. Ban. Da. Con. Tra. Bon. Da. Good. Tra. Ban. Da. Good. Tra. Bon. Da. Con. Aquí comienza Niemandsland, un programa sobre la actualidad alemana. En Radio Contrabanda, 91.4 de la FM. Als wir hereinspaziert und mitgemacht. Ihr habt doch die Pionierbluse an oder wenigstens euer Halstuch umgebunden. Natürlich beginnen wir mit einem Lied. Hallo, hier ist Niemandsland. Es ist mal wieder Freitag. Direkt von hier, aus dem Herzen Barcelonas, von der Plaza Real, senden wir, wie immer, von 16 bis 18 Uhr. Es ist Freitag, der 30. Januar 2009, der erste Monat ist also so gut wie rum. Alle Hörerinnen und Hörer, die uns regelmäßig und gerne zuhören und wissen, dass wir im Internet über einen Podcast verfügen, beziehungsweise verfügten, werden wohl gemerkt haben, dass es da nicht mehr viel mit ist. Das heißt, unser Podcast wurde eigenmächtig von der Firma Big in Japan, Kalifornien, einfach gesperrt. Man hat uns das nicht näher begründet, aber ich möchte euch sagen, dass wir fieberhaft an einem neuen Podcast arbeiten. Das heißt, wenn ihr bald wieder auf unsere Seite geht, Contrabanda FM, unter Podcast und drückt Niemandsland, dann werdet ihr bald wieder eine Verbindung, einen Link direkt zu unserem Podcast bekommen. Und ich will versuchen, natürlich die aktuellen Programme alle von jetzt ab auf den Podcast zu laden und auch ein paar ältere Sachen, die ich immer noch als hörenswert und interessant empfinde. Jo!

Das Weltsozialforum in Brasilien ist mittlerweile eröffnet. Samba-Trommeln und rote Fahnen bestimmten die Eröffnungsdemo, auf der die Teilnehmer den Kapitalismus kritisierten und sich mit Gaza solidarisierten. Schwerpunkt des Forums ist die Wirtschaftskrise natürlich. Über 100.000 Menschen sind gekommen. Ein langer tropischer Regenguss trübte die Stimmung nicht. Im Gegenteil, die traditionelle Eröffnungskundgebung des 9. Weltsozialforums, zu der am Dienstag Zehntausende durch die Amazonasmetropole Belém zogen, stand im Zeichen brasilianischer Ausgelassenheit. Samba-Trommeln, revolutionäre Sprechchöre, bunte Ausgelassenheit. Bunte, aber auch viele rote Fahnen wurden geschwenkt. Einen Nachmittag lang drückten die Aktivistinnen und Aktivisten der Millionenstadt ihren Stempel auf. Bis Montag nämlich findet das Gros der 2600 Veranstaltungen, zu denen um die 100.000 Menschen nach Belém gekommen sind, auf zwei abgelegenen Universitätsgeländen statt. Noch mehr als bei den vier Foren in Porto Alegre von 2001 bis 2005 dominieren die Brasilianer. Wegen des langen Weges nach Belém sind selbst aus den Nachbarländern viel weniger Basisaktivisten angereist als erwartet. Afro-Brasilianer und Indigenas rahmten die bunte Demonstration mit kulturellen Aktivitäten ein. Ein Signal gegen Rassismus und die Gewalt, unter denen vor allem schwarze Jugendliche leiden, erhofft sich der Afro-Priester Edson Katende aus Belém, der an dem Eröffnungsritual teilnahm. Solidarität mit den Palästinensern war ein Hauptthema auf Plakaten und Transparenten. Mehrere Gruppen forderten, israelische Regierungspolitiker wegen der Invasion und Bombardierung Gazas und vor allem der Zivilbevölkerung vor ein UN-Kriegsverbrechertribunal zu zitieren. Die US-Regierung fiel diesmal als Hassobjekt ziemlich weg. Barack Obama ist auch für viele Forumsteilnehmer ein Hoffnungsträger. Die Weltfinanzkrise, ein Schwerpunkt des Forums, treibt die angereisten Attac-Aktivisten aus Europa, Lateinamerika und Japan um. Sie setzen die Vorbereitungen für einen globalen Aktionstag zur Finanzkrise am 28. März fort. Tage später treffen sich die Staatschefs der Gruppe der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer, die sogenannten G20, zu einem Krisengipfel in London. Das globale Attac-Netzwerk arbeitet hier vor allem an Antworten auf die Krise. Das sagt Hugo Braun aus Deutschland. Die Kapitalismuskritik, seit jeher ein Markenzeichen des Weltsozialforums, dürfte in diesem Jahr noch massiver ausfallen. Deutsche Stiftungen, Gewerkschaften, Basisgruppen und kirchliche Hilfswerke sind prominent vertreten. Ihr gemeinsames dreisprachiges Programm umfasst 45 Veranstaltungen mit Partnerorganisationen. Angesichts der Finanzkrise sei das diesjährige Forum besonders wichtig, weil vorherrschende Ideen gegen den Strich gebürstet würden, meinte Dieter Eich vom DGB Bildungswerk. Ein zentrales Thema, wie gerade gesagt, ist auf diesem Weltsozialforum 2009 in Brasilien, in Belém, die sogenannte Weltwirtschaftskrise. Die Bankrotterklärung des neoliberalen Weltwirtschaftssystems liegt auf dem Tisch. In Belém werden wir unsere Alternativen zu einer Globalisierung im Dienst der Konzerne und des großen Geldes diskutieren und sichtbar machen. Geplant ist zudem, für März einen globalen Aktionstag zur Krise zu beschließen. Ein europäisches Attac-Netzwerk bietet mit verschiedenen anderen Partnern ein gemeinsames Seminar zur Finanzkrise an. Weitere wichtige Themen, die ebenfalls auf dem Sozialforum besprochen werden, ist das Nein zum Krieg natürlich. Nein zur NATO. Am 3. und 4. April begeht die NATO ihren 60. Geburtstag. Doch es gibt keinen Grund zum Feiern. Zumindest nicht für friedliebende Menschen. Die NATO schützt die ungerechte Weltordnung mit militärischer Gewalt. Sie steht für ein Mehr an Krieg und ein weniger an Freiheit. Deshalb auf der Auf zur Aktionswoche gegen Krise und Krieg. Am 4. April Demos in Straßburg und Baden-Baden gegen den Jahrestag und Anfang Februar NATO-Sicherheitskonferenz. Nein zum Krieg. Sie reden von Sicherheit, doch ihre Politik bedeutet Krieg, Folter und Militarisierung. Auch im 60. Jahr des Bestehens der NATO treffen sich in München wie jedes Jahr hochrangige Militärstrategen und Regierungsvertreter der EU- und NATO-Staaten mit Rüstungslobbyisten zur sogenannten Sicherheitskonferenz. Abgeschirmt durch Absperrgitter, Wasserwerfer und Polizeihundertschaften kommen im Münchner Nobelhotel Bayerischer Hof zusammen. Alles, was Rang und Namen hat in diesem gewalttätigen NATO-Konglomerat, um globale Militärstrategien, Kriegseinsätze und Rüstungsgeschäfte abzusprechen. Dem stellen sich viele Leute mit vielfältigen und kreativen Protest und Widerstand entgegen. Die Proteste gegen die Münchner Sicherheitskonferenz 2009 sind gleichzeitig der Auftakt für die internationale Mobilisierung gegen die NATO-Propagandashow am 4. April in Straßburg. Stopp die Kriegstreiber, heißt die Parole. Die NATO dient den westlichen Industriestaaten, um deren ökonomische Interessen auf dem gesamten Globus mit militärischen Mitteln durchzusetzen und den ungehinderten Zugang zu Märkten und Rohstoffen zu sichern. Die fortschreitende Osterweiterung der NATO soll deren Einflusssphäre erweitern, zum Beispiel Russland einkreisen und ihre militärische Übermacht zementieren. Die NATO-Kriege und Besatzungsregime bedeuten für die Bevölkerung in den betroffenen Regionen Bombardierungen, Vertreibung, Zerstörung, Vergewaltigungen und Folter. Ein selbstbestimmter Aufbau und eine demokratische Entwicklung haben unter diesen Bedingungen keine Chance. Wir sind gerade ein bisschen über die NATO am Sprechen und auch am Analysieren. Es geht eben darum, dass die NATO ihren 60. sogenannten Geburtstag feiern möchte und natürlich immer wieder unsere Komplizenschaft sucht mit ihrem Neusprech und ihren schönen humanitären Konvois. Doch die Leute lassen sich nicht länger betrügen und belügen. Es geht eben darum, die Kriegstreiberei wirklich zu stoppen, die NATO auf das zu begrenzen, was sie vorgibt, nämlich auf die Verteidigung des eigenen Territoriums und eben Schluss mit Krieg und Besatzung zu machen. Tausende Soldaten der Bundeswehr sind grundgesetzwidrig im Auslandseinsatz. In Afghanistan zum Beispiel zeigt sich immer deutlicher, was Besatzungstruppen bewirken. Sie schaffen mehr Terror, mehr Elend und mehr Bombentote. Militarisierung und Kriegseinsätze dürfen nicht wieder Instrumente deutscher Außenpolitik sein. Sie dienen nicht den Menschen, sondern den geostrategischen und ökonomischen Interessen der NATO-Staaten. Wer das noch nicht gemerkt hat, der sollte wirklich noch einmal recht genau hinschauen und sich ansehen, was da wirklich passiert, zum Beispiel in Afghanistan. Bundeswehr raus aus Afghanistan fordern sehr, sehr, sehr viele Menschen und Organisationen in Deutschland, unter anderem natürlich auch Attac, gegen jede deutsche Kriegsunterstützung. Die Militarisierung nach außen geht mit dem ständigen Demokratieabbau im Inneren und einer fortschreitenden Aushöhlung des Grundgesetzes einher. Mit sogenannten Sicherheitsgesetzen werden Grundrechte ausgehebelt und Vorratsdatenspeicherung, Ausspionierung privater PCs, Unterbindungsgewahrsam und eine allgegenwärtige Überwachung legalisiert. Gesetzeswidrige Einsätze der Bundeswehr im Inneren, wie bei der Sicherheitskonferenz und beim G8-Gipfel in Heiligendamm, sollen zur Normalität werden. Das neue bayerische Versammlungsgesetz setzt elementare Freiheitsrechte außer Kraft. Das werden wir nie akzeptieren. Für das uneingeschränkte Recht auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit treten ebenfalls immer mehr Menschen ein. Attac sagt dazu auf seiner Homepage, wir wenden uns gegen die Abschottung der EU-Außengrenzen und jede Ausgrenzung von Flüchtlingen und Migrantinnen und Migranten gegen die fremdenfeindlichen Ausländerinnengesetze in Deutschland und die Abschaffung des Asylrechts. Gegen rassistische Übergriffe und jede Form der Abschiebung, Flucht und Emigration sind Formen und Folgen von Krieg, Besatzung, Elend, Hunger, Folter, Umweltzerstörung und so weiter. Die Ursachen müssen bekämpft werden, nicht deren Opfer. Weiter Attac. Wir widersetzen uns einem kapitalistischen Machtsystem, das für Profit über Leichen geht, keinen Frieden ohne Krieg kennt und seine ökonomischen Interessen sowohl militärisch als auch über Institutionen wie WTO, World Trade Organization, IWF, Weltbank oder die G8 durchsetzt. Zeigen wir den selbsternannten Weltherrschern und Kriegsstrategen, ihr seid hier in München und überall unerwünscht. Eurer Politik von neoliberaler Wirtschaftsmacht und Ausbeutung, von Aufrüstung und Sozialabbau setzen wir Protest und Widerstand entgegen. Am 6. 7. Februar in München, genauso wie am 3. April in Baden-Baden und am 4. April in Straßburg, gegen Rassismus und Krieg, die NATO abschaffen, eine andere Welt ist möglich. Aktionsbündnis gegen NATO-Sicherheitskonferenz. Niemandsland, eine Sendung hier bei Kontrabanda FM, hier bei eurem freien Radio in Barcelona. Ihr hört die Sendung Niemandsland. Für alle Leute, die Deutsch hören und auch über deutsche Geschichte, Politik, Kultur und Hintergründe informiert sein möchten. Das Radioforum präsentiert die Berichterstattung vom Weltsozialforum 2009 in Belém, Pará. Das Radio ist in Bewegung. Eine andere Welt ist möglich. Jetzt auf Sendung Radio Matrakonda. Wann ist es denn da richtig losgegangen in Uganda auch mit alternativen Medien oder mit kommunitären freien Radios und woher kam diese Bewegung? Also When did it really start, the free radio activism in Uganda? Like talking about sharing experiences, maybe it would be interesting for us to hear about this. Oh, free radio. Actually, radio in Uganda is not as old as in most of the other developed countries, say maybe in other parts of the world like America or the United Kingdom or Latin America. Radio in Uganda is about 40 years old, and we've had a government monopoly for about the last 30 years. So the airwaves have been liberalized, made free in the last 15 years. And it was open to all forms of radio to register and broadcast. However, it was limited to commercial radio and public radio. The idea of free media is a very new concept in Uganda, and it's a media that is trying to be popularized and lobbied for to get proper recognition from the government. The good thing is that there is a new government broadcasting policy that is out that is catering for community radio as well as other media and its set out objectives. Okay, also er sagt, dass die freie Radiobewegung in Uganda ist noch nicht so alt wie vielleicht in anderen Ländern wie in England oder in Lateinamerika. Es war so, dass es für lange, lange Zeit eine, ja, sozusagen die Regierung die gesamten Sendelizenzen und Frequenzen monopolisiert hatte und sozusagen auch nicht freigegeben hat. Er sagt dann, dass es seit ungefähr 40 Jahren begonnen hat, dass sich eine freie Radiobewegung begonnen hat zu entwickeln, aber dass sozusagen in einem ersten Schritt vor rund 15 Jahren, als es begann, dass irgendwie dann nochmal Sendelizenzen freigegeben wurden, also die Regierungsmonopolstellung aufgegeben wurde, dass es dann zuerst so war, dass eben, ja, sowas, man könnte vielleicht sagen, wie bei uns vergleichbar öffentlich-rechtliche Radiostationen, aber vor allem auch kommerzielle private Radiostationen auf diese Sendefrequenzen Zugriff hatten und dass sie eben erst seit noch nicht allzu langer Zeit als freie Radio mit einem ganz anderen Konzept da auf Sendefrequenzen zurückgreifen können und sie versuchen eben diese freie Radiokonzepte wirklich im ganzen Land zu verbreiten, wie er sagt, sozusagen zu popularisieren. Und in der neuen Regierung scheint es jetzt auch sozusagen eine Bewegung dahin zu geben, so etwas auch zu ermöglichen. Aber natürlich geht es darum, dass sie sich da auch noch viel Freiraum erkämpfen müssen. Das ist gut zu hören, auf alle Fälle. Damit man sich so eine Vorstellung machen kann davon, wie viele solche Radioprojekte gibt es denn inzwischen in Uganda und damit verbunden auch die Frage, was für ein Programm macht man, um sich im Prinzip auch zu unterscheiden von den anderen Sendern, die es da gibt. Ich habe mal gehört, das Kommerzradio in Afrika sitzt auch ganz stark auf reine Musiksendung. Übernimmt man da auch die Funktion, dass man eigentlich zur einzigen Infoquelle wird in vielen Landesteilen? Niels would like to, or we would like to know, because we don't know really, we don't have an idea about how many free radio projects now exist in Uganda. And another question is, maybe you could say or talk a little bit about the form of the program you make. As we heard, there the commercial radios, they put a lot of music, which they broadcast all the time. So the question would be, do you see, or how do you see your other project you put in against this? Is it like you understand yourself as the a source of really independent information you give to the population? Okay. Ah, thank you very much, Niels and Eva. Yes, in Uganda, just to give you an overview, a good picture, we have 148 radio licenses out. We have 80 of those licenses operational, on air, broadcasting as of now. And of those, we have seven that are community radios, which are spread out throughout the country, in the central, which is at the city, the west of the country, in the north of the country. So in terms of community radio, there are seven radio stations out of 80, which is about 6% of the radios on air, which are community radio stations. Also er sagt, der Überblick, da hat er ganz konkrete Zahlen. Es gibt also insgesamt 148 Radiolizenzen in Uganda. Davon sind allerdings bisher nur 80 Radios, also werden genutzt von 80 Radios, die tatsächlich senden. Und von diesen 80 Radios wiederum gibt es eben sieben Community-Radios, die sich über das ganze Land verteilen. Okay, of those community radio stations, they've been formed or sponsored by diverse groups. One of the community radios is sponsored through a local community development organization. And then our radio station is sponsored or supported by an alliance of the community, the civil society and the government. Then we have another community radio that is supported through UNESCO and the local government. So the main interest of the community radio station's programming is slightly different. And another one is sponsored through the efforts of CIDA, Canada and UNESCO, and it's agricultural based. So you'll find different radio stations have their different targets. As for us at Radio Apache, our target is the general community. We are involving civil society, farmers, peasants, programming. So we try to give a little bit for all in our programming. Also er sagt eben, wie sich die Community Radios in ihrer in ihrer Sendegestaltung ausrichten. Das hängt zum Teil auch davon ab, wie sie eben finanziert werden. Da gibt es sehr unterschiedliche Modelle. Es gibt eben Radios, die werden von sozusagen kleineren lokalen Gruppen gesponsert, die sich um Entwicklungsaufgaben widmen. Dann gibt es andere Radios wiederum, die werden aus einer Allianz der zivilgesellschaftlichen Organisationen und auch der Regierung bekommen die finanzielle Unterstützung. Es gibt aber auch zum Beispiel ein Radio, was von der UNESCO gesponsert wird. Und je nachdem gibt es da sehr unterschiedliche Spannbreite von Themen. Und zwar sowohl vor allem vielleicht landwirtschaftliche, kleinbäuerliche Themen bis hin zum Thema AIDS, also AIDS, HIV-Prävention oder auch der Umgang mit AIDS. Und Sie selber von Radio Apache aus Uganda haben eben vor allem den Fokus, sich tatsächlich um die Belange der Gemeinde, der Bewohnerinnen zu kümmern und dann nochmal speziell um Agrarfragen, um landwirtschaftliche Fragen. Okay, it is true, Nils, it's true not only in Uganda that most of the commercial radio stations tend to play music that is the latest hip-hop music, the latest local music and international music. But that's because their main business or their main revenue comes from commercial advertisers who favor that kind of platform to advertise their products such as drinks, consumer goods, clothes, etc. Of course, with community radio stations, there are certain objectives that we want to lobby for. Most of them are developmental information, educational information, civil society information. But of course, a good percentage of the programming, about 60% content is of music. Gut, er kommt jetzt nochmal darauf zurück zu sprechen, sozusagen auf das Sendeschema der kommerziellen Sender. Da sagt er, das ist tatsächlich so, dass da viel Musik gesendet wird und dass sie eben eine Programmschiene fahren, die ja, vielleicht könnte man es bezeichnen als sehr leicht ist, was damit zu tun hat. Der kommt darauf zu sprechen, dass es natürlich diese Radios sich vor allem über Werbung, Werbeeinnahmen finanzieren, und das bedeutet natürlich, dass sie in ihrem Programm ja, vor allem auf Musik setzen, also neuesten Hip-Hop, aber eben auch dann viele ja, Werbeeinspielungen. Und im Unterschied dazu ist es eben dann bei den kommunitären Radios so, dass sie vor allem verschiedene Foki setzen, also einmal auf Bildungspolitik, dann Entwicklungsfragen, Fragen der Zivilgesellschaft, aber dass sie natürlich auch Musik spielen, das muss man auch sagen. Ja, gut zu wissen. ja, unser Kollege aus Peru, Elvis, steht hier schon in den Stadtlöchern, der macht ein bisschen Druck. Ich habe trotzdem noch eine letzte Frage. Jimmy, was sind denn die Themen, die dich besonders interessieren und die du versuchen wirst, auch so ein bisschen vom Sozialforum hier in Belém nach Uganda zu transportieren? Also was ist euer Fokus, den ihr euch hier gesetzt habt? We're sorry, we have to come to the end because our colleague from Peru wants to make the transmission. But we have one last question. Yes, please. What is the thing or the impressions or the message you want to take from the World Social Forum back to Uganda? Okay, one thing I can see right now is as we are meeting here at the World Social Forum, I've met with people from all parts of the world, from Germany, Holland, Australia, Brazil, and Africa. And once the social forum can help us understand each other and discuss the issues affecting our social life, I think it would be a good place for the world to be able to dialogue instead of fighting, and we'll be peaceful, and then we'll all live happily together. And such a forum is I can pick that out from this forum, that people can really sit down and discuss and share with each other to make the whole world better. Okay, also er sagt, es ist für ihn sehr schön gewesen, und dass er bis jetzt schon, obwohl das Weltsozialforum ja noch eigentlich gar nicht offiziell begonnen hat, schon sehr viele Leute getroffen hat, nämlich aus Deutschland, aus Holland, aus anderen Ländern Afrikas und natürlich hier aus Lateinamerika. Und aus Österreich. Ah, und aus Österreich. Und ja, das, was er mitnimmt, ist, dass er es schön findet, beziehungsweise das ist auch das Wichtige für ihn, dass es möglich ist, sich hier mit Leuten aus den ganz unterschiedlichsten Ländern zu treffen, zu diskutieren, sich auszutauschen. Vor allem auch sich auszutauschen über Fragen, die sozusagen unser soziales Leben in den verschiedenen Kontexten berührt, und da sozusagen voneinander zu lernen, und das natürlich mit dem Ziel, irgendwann zu einer friedvolleren, einer anderen Welt zu kommen. Jimmy, vielen, vielen Dank. Many thanks. It was very interesting to have you here. Thank you also. I would say danke. Hey. Yeah, yeah. Okay, wish you all the best. Okay. Thank you. Thank you. Okay. Bye-bye. So, für uns ist es auch langsam Zeit, uns von unseren Hörern und Hörerinnen aus Deutschland zu verabschieden. Das ist der erste Tag hier, noch vor der offiziellen Eröffnung vom Weltsozialforum. Wie weit ein Mensch geht, um die Freiheit zurückzuerlangen, die man ihm genommen hat. Sie werden ihre Ketten zerbrechen. Sie werden ihre Feinde dezimieren. Sie werden wieder und wieder und wieder gegen alle Hindernisse, gegen alle Vorteile versuchen, nach Hause zu kommen, nach Hause zu kommen, nach Hause zu kommen. Das Radioforum präsentiert die Berichterstattung vom Weltsozialforum 2009 in Belém, Pará. Das Radio ist in Bewegung. Eine andere Welt ist möglich. Jetzt auf Sendung Radio Matraconda. Ja, hallo alle zusammen. Wir freuen uns, dass wir euch begrüßen können hier aus Belém im Brasilien. Und hier am Mikrofon sind Eva und Nils von Radio Matraconda. Hallo. Morgen beginnt ja das Weltsozialforum, was bis zum 1. Februar dauern wird. Und heute, am 26., hat hier in Belém schon das Forum der freien Medien stattgefunden, auf dem wir für euch unterwegs waren, Stimmen eingefangen haben. Und so ist vielleicht eher noch mal zu sagen, wie sich das hier überhaupt anfühlt, in Belém zu sein, in dieser Stadt, mitten am Amazonas-Delta. Die Stadt hat sich langsam in den letzten Tagen gefüllt. Es ist also wirklich mittlerweile, sind Massen von Leuten hier unterwegs. Und Nils, was ist dein erster Eindruck? Ja, es ist in der Tat voll geworden in den letzten 2-3 Tagen hier. Auf dem Flughafen sind Folklore-Tanzgruppen aufgefahren worden, um die Gäste aus aller Welt zu begrüßen. Insgesamt werden so an die 80.000 Besucher und Besucherinnen erwartet. Überall aus Brasilien sind Busse unterwegs, die gestern und vorgestern hier angekommen sind. Auch heute noch kommen Leute an. Große Zeltplätze wurden aufgeschlagen auf den Campusen der 3 Universitäten hier. Insgesamt sollen hier 15.000 Leute zelten können. Das ist bei den Wetterbedingungen nicht unbedingt das einfachste Unterfangen, denn ab 3 Uhr nachmittags regnet es hier stark, im Moment gerade nicht, aber wetterfeste Sachen sind auf alle Fälle ein Muss, um auf dem Weltsozialforum hier bestehen zu können. Ja, das auf jeden Fall, und gutes Mückenschutzmittel, denn hier wird man tatsächlich arg gebiesackt. Es sind übrigens für die Hörer in Deutschland, wo man ja noch unter winterlichen Temperaturen leidet, freuen wir uns hier über tropische Hitze. Und ich würde sagen, wir steigen auch gleich mal ein und geben euch einen kleinen Eindruck von dem, was hier auf den Straßen los ist, was die Leute vom Sozialforum erwarten. Wir waren für euch unterwegs und haben ein paar Stimmen eingefangen. Ja, já ouvimos, você é realizado agora, em Belém. Klar kenne ich das Weltsozialforum. Es findet ja jetzt hier in Belém statt. Da kommen, glaube ich, die größten Experten aus dem Gesundheitsbereich aus aller Welt, um über spezielle Fragen des Amazonas zu diskutieren. Und sie werden auch über Alternativen reden, Umweltfragen und so. Für die Region wird das Treffen von fundamentaler Bedeutung sein. Nós esperamos receber dezenas de milhares de jovens de todo mundo, né, como foi. Wir erwarten zehntausende Jugendliche aus aller Welt, so wie es auch bei den früheren Sozialforen hier in Brasilien war. Wir haben hier erneut den Vorteil, den Campus einer staatlichen Uni nutzen zu können, um jetzt hier Gruppen, Völker und einfach nette Menschen aus aller Welt willkommen heißen zu können. Essa que agora é a capital mundial das lutas dos povos, né, melhor as pessoas aqui em Belém. Estamos fazendo, construindo horno. Forno para fazer pizza. Para que a gente... Wir bauen hier gerade einen Ofen. Einen Ofen, um Pizza zu backen. Damit es den Leuten hier gut geht und sie immer einen vollen Bauch haben. Voll mit guter Pizza. Vegetarische Pizza, versteht sich. Und immer mit biologischen Zutaten, wenn möglich. Allo elemento della pizza che sono di verità di schema. Allein auf dem Unigelände der staatlichen Uni von Pará, UFPRA, können gut zehntausende Leute während des Sozialforums zelten. Aber klar, wir haben hier gerade eine heftige Regenperiode. Aber wer kein Zelt mitbringt, kann auch in den Gebäuden der anderen Uni unterkommen. Da können dann nochmal mehr als 5000 Leute unterkommen. Und außerdem gibt es ja auch noch weitere solidarische Unterkünfte. In Schulen, bei Familien. Das hilft dann wirklich, alle unterzubringen, die am Forum teilnehmen wollen. Eu acho que nós já chegamos num estágio, né, de evolução. Ich glaube, wir sind noch nicht wirklich auf einer neuen Evolutionsstufe angekommen. Wir müssen alle gemeinsam den Amazonas schützen. Vor allem was Gesundheitsaspekte angeht, sind wir hier ziemlich unterentwickelt. Und ich denke, da wird das Forum wieder mal auf die eine oder andere Weise helfen. Damit haben wir in Brasilien ja schon vorher Erfolg gehabt. Denn das Forum trägt auf seine Weise zur Entwicklung der Menschen bei und der Erde. Contribui de alguma forma para o desenvolvimento humano. Ja, meine lieben Hörerinnen und Hörer, das waren ein paar Eindrücke vom Weltsozialforum, das in diesen Tagen just im brasilischen Belém stattfindet. Und das waren Reportagen von Radio Onda Info aus Berlin, beziehungsweise diesmal direkt vom Amazonas, die haben da ihre Leute. Und das war ein Bericht über freie Radios in Afrika, freie Radiomacher und Macherinnen. Und jetzt, wie gesagt, eine Sendung mit Eindrücken von den Diskussionen dieses Forums und von den Straßen in Belém. wert als Reihenhäuser, Schecks und Wagen. Viele checken's nicht und machen sich zu Mammons Sklaven und jagen an allen Tagen hinterm Meer wie Fische in Kamaden. Meinen keinen Schaden, solange sie am Monatsende schwarze Zahlen auf ihrem Konto haben. Vergessen dabei eine kleine Feinheit, und zwar Freiheit ist und bleibt das Highlight. Doch Geld, Bimus, Wollug und Trug, und kriegen davon nicht genug. Japsen auf Status bis zum letzten Atemzug. Was macht dich zum Reichen? Fragezeichen, das Gehen über Leichen, Blutverträge unterzeichnen. Klar, Geld ist schon wichtig und ich hätte gern mehr von. Doch es wäre nicht richtig zu vergessen, wo ich herkomme. Denn was soll ich mit nem Benz, halb so groß wie ein Omnibus, wenn ich mein Weed da drin ganz alleine rauchen muss. Doch wo der Rudel rollte und Bargeld dachte, hat er mit den Scheinen auch gleichzeitig Macht. Das Gesetz ist hart, Geld macht es weicher. Alle Menschen sind gleich, bist du reicher, bist du gleich. Wir hören, wie die Zukunft unseren Namen schreit. Es wird Zeit, Befreiung aus dem Leid zeigt. Das Lied der Freiheit, wir nehmen den Lauf in Kauf. Sehen Wege meilenweit, check aus unseren Zeilen schreit. Freiheit ist und bleibt das Highlight. Wir hören, wie die Zukunft unseren Namen schreit. Es wird Zeit, Befreiung aus dem Leid zeigt. Das Lied der Freiheit, wir nehmen den Lauf in Kauf. Sehen Wege meilenweit, check aus unseren Zeilen schreit. Freiheit ist und bleibt das Highlight. Maverick, es gibt so viele Möglichkeiten, den Leuten zu zeigen. Nicht nur mit Worten Massen anzutreiben, macht die Augen auf und seht das Alphabet, das mit MVK die Raps verteilt in diesem Lied der Freiheit. Wir tun das für uns, auch für dich und was du aus der Lehre dieser Zeit schließt. Überlass ich deiner Sicht, Freiheit ist Licht für mich und niemand wird mir diese stehlen. Estás escuchando Niemandsland. El plan de rescate de los bancos con dinero, rescate a los bancos con dinero de los contribuyentes, que aún se discute en el Congreso de Estados Unidos de América, costará la indimensionable cifra de 700 mil millones de dólares, más de 500 mil millones que ya se le ha entregado a la banca, más los miles de millones que entregarán los gobiernos de Europa a los bancos en crisis en ese continente. Pero para tratar de dimensionar solo en algo las cifras involucradas, se puede hacer el siguiente cálculo. El planeta tiene 6.700 millones de habitantes. Si se dividen solo los 700.000 millones de dólares entre los 6.700 millones de personas que habitan el planeta, equivale a entregarle 104 millones de dólares a cada ser humano en este planeta. Con eso no solo se erradica de inmediato toda la pobreza del mundo, sino que automáticamente se convierte en millonarios a todos los habitantes de la Tierra. Parece que realmente hay un pequeño problema en la distribución de la riqueza, diría yo. Haciendo un pequeño cálculo, lo vamos a poner mucho más sencillo y más cercano. El Estado español unta a los bancos con 30 mil millones de euros que salen de los bolsillos de los contribuyentes. El Estado comprará 30 mil millones de deuda a la banca para evitar el colapso financiero. En estos momentos su población es de 46 millones 63 mil 511 habitantes, según datos del padrón municipal de 2008. Hacemos el cálculo. Treinta mil millones euritos por 46 millones de habitantes son 652 millones de euros para cada ciudadano y ciudadana. Nada mal, ¿eh? Serían 652,18 millones de euros, serían 108.261 millones de pesetas por cada habitante de España. Teniendo una media de 4 personas cada familia, serían 2.500,72 millones de euros por familia. 115.119,52 millones por familia. Mira, con eso sí que podríamos pagar la hipoteca. Esta es la crisis. Vale ya de tomarnos el pelo. Tanto el gobierno como la oposición se están riendo de todos nosotros y nosotros no hacemos nada. Bueno, chicos, pasad estos cálculos a todos los que conozcáis, por lo menos que no nos tomen el pelo con su guerra de cifras. es una burla, de verdad, es, no sé cómo llamarlo, pero es un chiste que hacen en sus casinos, en sus fincas, en sus palacios, y se ríen de la gente porque cada día publican estas cifras, y de verdad se ríen mucho con este dinero y con estas noticias que publican sobre el dinero que dan a las bancas y a los bancos y cuántas deudas. Y ahora están discutiendo bancos basura en Alemania, en Estados Unidos, fundar bancos que solo asumen los papeles basura que Wall Street ha emitido en la última década. Pues la pregunta es, ¿a dónde fue el dinero del rescate bancario en Estados Unidos? Aquí tengo informaciones de el señor Matapuzzo de la Associated Press. Cualquier banco le exige a sus clientes, antes de prestar dinero, que les digan en qué será invertido el préstamo. Pero eso, al parecer, no se aplica a los propios bancos de Estados Unidos, que recibieron miles de millones de dólares de los contribuyentes norteamericanos como parte de un gigantesco plan de rescate. Los principales bancos de Estados Unidos dicen que no pueden determinar con exactitud cómo están invirtiendo el dinero o simplemente se niegan a hablar del tema. La banca JP Morgan Chase, así se llama, JP Morgan Chase, recibió 25 mil millones de dólares como parte del plan de rescate. He aquí la respuesta de Thomas Kelly, uno de sus voceros. Cita, parte del dinero lo prestamos, parte del dinero no lo prestamos. No estamos ofreciendo estimado alguno de cómo lo estamos haciendo. No hemos revelado eso al público, nos negamos a hacerlo. Fin de la cita. The Associated Press se puso en contacto con ejecutivos de 21 bancos que recibieron al menos 1.000 millones de dólares en dinero del contribuyente y formuló 4 preguntas. ¿Cuánto dinero ha sido gastado? ¿En qué se gastó? ¿Cuánto está retenido en cuentas de ahorro? ¿Cuál es el plan para el resto? Ninguno de los bancos consultados ofreció respuestas específicas. SunTrust Bank Incorporated de Atlanta, Georgia, recibió 3.500 millones de dólares en dinero de los contribuyentes. Esta es la respuesta del señor Barley Colling, vocero de la institución. Cita, no estamos proporcionando un seguimiento de dólar por dólar del préstamo. Increíble, ¿verdad? En algunos casos, los bancos simplemente ignoran dónde fue a parar el dinero. Regions Financial Corporation, una compañía de Birmingham, Alabama, recibió otros 3.500 millones de dólares del plan de rescate. Su vocero, un tal señor Tim Dayton, dijo que la institución no le está dando seguimiento al dinero. Cita, nosotros administramos nuestro capital en su conjunto, explicó este señor Dayton. Las respuestas subrayan el secreto que rodea el programa de rescate por 700 mil millones de dólares. El Departamento de Tesoro ha estado usando el dinero para comprar acciones en bancos norteamericanos. La esperanza era que el súbito influjo de dinero en efectivo permitiera a los bancos comenzar a prestar dinero. Presionados por el gobierno del presidente George W. Bush para que aprobaran con rapidez el plan de rescate, los legisladores prácticamente no establecieron obligación alguna para que los bancos rindieran cuenta del dinero recibido. Tampoco hay sanciones si los bancos, en lugar de prestar dinero, lo usan para entregar cuantiosas bonificaciones a sus ejecutivos o para comprar otros bancos. Resulta totalmente apropiado que el pueblo de Estados Unidos sepa cómo están usando sus dólares en el sector privado, dijo Elizabeth Warren, quien preside un comité creado por el Congreso para supervisar el plan de rescate de las instituciones financieras. Lo digo otra vez, sin coña. Resulta totalmente apropiado que el pueblo de Estados Unidos sepa cómo están usando sus dólares en el sector privado. Por favor. Por lo menos esto. Empero, al menos por ahora, no hay manera de que los contribuyentes desvelen el secreto. Ich bin nur einer von vielen. Se trata de preguntas legítimas que deberían haber sido respondidas desde el primer día, dijo el representante republicano Scott Garrett, miembro de la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara Baja, que se opuso al plan de rescate. ¿Dónde irá a parar ese dinero? ¿Cómo será gastado? ¿Cuándo obtendremos registros de eso? Prácticamente cada banco interrogado por Associated Press, incluidos el Citibank y el Bank of America, dos de los principales destinatarios del dinero del plan de rescate, respondieron con declaraciones genéricas ofrecidas por sus jefes de relaciones públicas. Estas instituciones financieras explicaron que el dinero estaba siendo usado para fortalecer sus cuentas y para que pudieran hacer préstamos a fin de acentuar la crisis crediticia. En ningún caso ofrecían y ofrecieron información concreta. Una reflexión y una investigación del señor Matt Apuzzo de The Associated Press. Sind die Köpfe der Krisenherd, die Macht macht Krieg, die Menschen vieles verkehrt. Es ist Krieg, Menschen leiden und sterben vor Schmerz, keiner siegt, ein Leben ist nichts mehr wert. Im Krieg sind die Köpfe der Krisenherd, die Macht macht Krieg, die Menschen vieles verkehrt. Ich bin ein denkender Kämpfer, sie sind zu lenkende Henker, sie brachten ihren Krieg zu mir, brennende Felder, rennende Männer, sie brachten Tod, Gewalt, Not, Leid, Verderben, vermieten uns unsere Erde, nahmen uns Eltern und Erben, anfangs kam sie nachts im Schutz der Schatten der Stille, strategische Landungen, Gruppen unter dem Deckmantel der Hilfe. Jetzt läuft ihr Bahn live im Fernsehen, Propaganda in jeder Silbe. Die verzehren die Wahrheit, nur durch wenige Bilder. Denn auch sie bringen Bomben, spucken uns auf die Schuhe. Wollen uns sagen, was Recht und was Unrecht ist. Was gut, was schlecht ist. Waffen machen klar, wer hier jetzt Chef ist. Trotzdem leiste ich Widerstand. Bleib ich, schieße dann, wenn es heißt. Achtung, Achtung, halt und Fliegeralarm. Denn ich will was Meintes behalten. Und diese Kriege haben keinen Respekt vor unserem Leben. Deshalb lieg ich im Schützengraben. Es ist Krieg, Menschen leiden und sterben voll Schmerz. Keiner siegt, ein Leben ist nichts mehr wert. Im Krieg sind die Köpfe der Krisenherd. Die Macht macht Krieg, die Menschen vieles verkehrt. Es ist Krieg, Menschen leiden und sterben voll Schmerz. Keiner siegt, ein Leben ist nichts mehr wert. Im Krieg sind die Köpfe der Krisenherd. Die Macht macht Krieg, die Menschen vieles verkehrt. Ich war nie sonderlich politisch ambitioniert. Ich hab nie öffentlich gegen irgendwas demonstriert. Kein Fanatiker, kein Attentäter, kein Terrorist. Bin eins von den zivilen Opfern, die man leider oft vergisst. Gewalt erzeugt gegen Gewalt, ich bin gegen Gewalt. Doch um meine Liebe zu schützen, habe ich keine andere Wahl. Wo sollte ich hin? Meine Familie und Freunde sind alle hier. Durch das, was gerade passiert, könnte ich alle verlieren. Also bleibe ich hier, verzweifle hier. Und wenn mein Schicksal es verlangt von mir, dann falle ich hier. Jetzt muss ich zusehen, wie sie uns unser Leben nehmen. Unsere Werte, Wünsche, Visionen verstümmeln. Mit Füßen treten Lobbyisten und Wirtschaftsbosse. Wollen nicht stoppen, wir zahlen den Preis. Färben die Erde mit roten Tropfen. Was mir nicht in den Kopf will, wofür gibt's Diplomatie? Wofür bezahle ich, geh ich wählen? Was ist Politik? Kein Ziel, rechtfertigt einen Krieg. Habt ihr kapiert, dass mir Frieden am Herzen liegt? Doch unser Handel wird boykottiert, jetzt hungern wir. Das nennt die Welt zivilisiert, wir haben seit ihr. Krieg, Menschen leiden und sterben von Schmerz. Keiner siegt, ein Leben ist nicht mehr wert. Im Krieg sind die Köpfe der Krisenherd. Die Macht macht Krieg, die Menschen vieles verkehrt. Krieg, Menschen leiden und sterben von Schmerz. Keiner siegt, ein Leben ist nicht mehr wert. Im Krieg sind die Köpfe der Krisenherd. Die Macht macht Krieg, die Menschen vieles verkehrt. Niemandsland. Eine Sendung in deutscher Sprache. Bei Radio Contrabanda auf 91,4 FM. Na klar, eine ganze Weile hat man uns erzählt, was zu tun oder zu lassen ist. Und so wurde es auch gemacht. Boom. Genauso. Ohne zu fragen, sagte man brav Ja und Hurra zu allem. Aber heute glaubt man nicht mehr daran, was uns einige Leute so vorbeten. Es langt jetzt. Es ist Zeit, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und selbst zu bestimmen, was gut für uns ist und was nicht. Wir brauchen es nicht, dass uns jemand ein Programm macht und an der Nase herumführt, nur um uns am Ende irgendeinen Scheiß anzudrehen. Weißt du, was ich meine? Na, ich will's mal so sagen. Soll ich mir einen großen, dicken Haufen Schulden anbieten? an die Hacken kleben. Nur ein paar Leute meinen, ich brauch irgendeinen Kram, um meinen Status zu heben. Ein Leben ist kurz, es geht vorbei. Ich will frei sein, ohne Ketten am Bein, haben oder sein, belieben und ich will leben wie ein richtiger Mensch, wie ein richtiger Mensch, wie ein richtiger Mensch, wie ein richtiger Mensch. Was glauben diese Leute, die uns alle für dumm verkaufen? Es gibt so viele Blender, die mit ihren Walzen durch die Gegend rollen. Ein Leben ist kurz, es geht vorbei. Ich will frei sein, ohne Ketten am Bein, haben oder sein, belieben und ich will leben wie ein richtiger Mensch. Wie ein richtiger Mensch. Wie ein richtiger Mensch. Deshalb bewahr deine Würde für den, der du bist, und mach nicht alles nach. Geh den aufrechten Gang, glaub an deine Ideen und bleibe wach. Ein Leben ist kurz, es geht vorbei. Ich will frei sein, ohne Ketten am Bein, haben oder sein, lieben und ich will leben wie ein richtiger Mensch. Wie ein richtiger Mensch. Wie ein richtiger Mensch. Großer Mond, es ist schon gut, dass du mir leuchtest. Hier auf die dunkle Straße und ich mit dem Fahrrad ohne Licht. Am Lenker klötert Leergut, soll alles voll retour. Tanke gibt es Nachschub, die sind da rund um die Uhr. Holly sagt, ich bin Problemfall, bin schwer vermittelbar. Nichts zu tun ab Mitte 40, so geht es nun das dritte Jahr. Als die Sanierer kam und die Jongleure, der ganze Zirkus mit den Clowns, da war hier mehr los und die zogen's durch, machten so viel Wind, dass du heute noch staunst. Die alten Dinge stehen jetzt schräger, an die neuen kommt keiner ran. Und wir stellen uns wieder hinten an. Yeah, yeah. Großer Mond, großer Mond, großer Mond. Du bist ja nun auch schon überall rumgekommen. Hast so viel gesehen, sag mir mal eins ganz unter uns, wie soll das weitergehen? Zirkus mit ihren Clowns. Oh, da war hier mehr los und die Zungen stolz machten so viel Wind, dass du heut noch staunst. Ach, oh, yeah. Großer Mond, großer Mond, großer Mond. Ist ja nun auch schon überall rumgekommen. Hast so viel gesehen, sag mir mal eins ganz unter uns. Wie soll das weitergehen? Die Katastrophen und vermischten Nachrichten vom heutigen Freitag, dem 30. Januar 2009. Thema Goldabbau. Im Osten Ghanas möchte die Newmont Mining Corporation eine riesige Goldmine errichten. Dem Projekt sind rund 10.000 Kleinbauern und ein einzigartiges Waldgebiet im Weg. Weil das US-amerikanische Bergbauunternehmen von einer angemessenen Entschädigung für die Betroffenen nichts wissen will und obendrein einflussreiche Dorfvorsteher besticht, wurde es nun mit dem diesjährigen Public Eye Award für unsoziales und umweltzerstörendes Wirtschaften ausgezeichnet. Thema Bagram. Während alle Welt sich über die baldige Schließung Guantanamos freut, das Folter-KZ der Bush-Regierung, findet das wesentlich größere Gefangenenlager Bagram in Afghanistan kaum Beachtung. Obwohl dort aktuell mehr als dreimal so viele Menschen festgehalten werden wie auf Kuba, man weiß es nicht, man hat nur Schätzungen, ist das Camp für Menschenrechtler und Journalisten Sperrgebiet. Derzeit liegen Pläne zum Ausbau des Lagers vor. Der Umgang mit Bagram könnte sich zum Glaubwürdigkeitstest für Obama entwickeln. Antarktide, Antarktide. Thema deutsche Bundesregierung. Nach heftigem Gezerre hat die Bundesregierung am Dienstag die Neuregelung der Kfz-Steuer beschlossen und verkauft sie als ökologischen Fortschritt. In Wahrheit, so sagen Experten, ist sie ein Kotau vor der deutschen Autolobby. Lampedusa. Das für maximal 850 Menschen ausgelegte Flüchtlingscamp auf der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa beherbergte in den letzten Tagen rund 1.800 Bootsflüchtlinge. Die hygienische Lage ist katastrophal. Am Samstag protestierten 4.000 der 6.000 Inselbewohner in einem Generalstreik gegen die Asylpolitik von Innenminister Roberto Maroni, der auf ihrer Insel ein Gefängnis unter freiem Himmel unterhalte. Wer einmal auf Lampedusa ankommt, bleibt dort bis zu seiner Rückschaffung, lautet seine Devise. Flughafenausbau Frankfurt. Um eine vierte Landebahn für den Frankfurter Flughafen zu errichten, wollen die Eigentümer des Betreibers Fraport AG im Kelsterbacher Forst 300 Hektar Wald roden. Dagegen wehren sich seit Monaten Aktivisten durch Baumbesetzungen und dem gefährdeten Gebiet. Sie kritisieren, dass trotz ausstehender Musterklagen gegen den Ausbau bereits mit den Rodungen begonnen wurde. Köln, Verfassungsschutz. Die Wirtschaftskrise wird nach Einschätzung des Bundesverfassungsschutzes zu einer Stärkung extremistischer Kräfte in Deutschland führen. Die Parteien und Gruppierungen im links- und rechtsextremistischen Spektrum werden sich stärken. Deutsche Opfer sagen im Pariser Al-Qaida-Prozess aus. Im Pariser Prozess gegen die mutmaßlichen Mitwisser des blutigen Selbstmordanschlages auf eine Synagoge auf der tunesischen Ferieninsel Djerba haben erstmals deutsche Überlebende ausgesagt. Ein mittlerweile 22 Jahre alter Student schilderte den Richtern am Freitag ausführlich, wie er bei dem grausamen Attentat mit insgesamt 21 Toten seine Mutter, seinen Bruder und seine Oma verlor. Er selbst leide noch heute unter den im April 2002 erlittenen Verbrennungen und Spätfolgen. Was mich immer noch verfolgt, sind häufige Albträume, Verlustängste und Schmerzen von der Hauttransplantation, sagt der junge Mann. Als unvergesslich schilderte er die Bilder und Geräusche vom Tag des Anschlags. Die Menschen schrien nach Hilfe und vor Schmerzen. Besonders schrecklich sei der Anblick der stark verbrannten Mutter gewesen. Sie habe zunächst noch gelebt und sogar noch sprechen können. Erst im Krankenhaus habe er von ihrem Tod erfahren. Bei der Explosion des Flüssiggastransporters waren insgesamt 14 deutsche Touristen ums Leben gekommen. Zudem unter anderem 2 Franzosen. In dem Prozess in Paris müssen sich fast 7 Jahre nach dem Terroranschlag ein Deutscher und 2 mutmaßliche Al-Qaida-Mitglieder verantworten. Der aus Mülheim Ruhr stammende Christian Ganczarski, 42, soll die Pläne von dem Anschlag am 11. April 2002 gekannt und dem Selbstmordattentäter grünes Licht für die Tat gegeben haben. Der zum Islam konvertierte Deutsche hatte kurz vor dem Anschlag einen Telefonanruf des tunesischen Selbstmordattentäters Nizar Nava erhalten. In Deutschland war Ganczarski zunächst ebenfalls festgenommen worden, aus Mangel an Beweisen, aber wieder freigelassen worden. Ich habe wirklich nicht mit diesem Anschlag in Djerba oder mit anderen Anschlägen zu tun, sagte der Vater von 5 Kindern am Freitagnachmittag im Prozess. Er wisse allerdings, dass seine Worte nicht helfen werden, den Zorn und den Hass der Opfer zu lindern. Es geht um Kriegsverbrecherprozesse, nicht um aktuelle, nicht um die Kriegsverbrechen unserer heutigen Kriegsverbrecher. Die kommen meistens ungestraft davon, sondern um die historischen. München. Im Münchner Kriegsverbrecherprozess wegen eines Massakers von 1944 in der Toskana hat ein Zeuge die Opfer als Zivilisten eingestuft. In dem Verfahren, einem der letzten deutschen Kriegsverbrecherprozesse, gab der 85 Jahre alte Österreicher vor dem Schwurgericht München 1 am Freitag zu Protokoll. Die Opfer waren Familienväter, das war uns allen klar. An ihrem Tod sei der heute 90-jährige Angeklagte und damalige deutsche Kompanieführer maßgeblich beteiligt gewesen. Die schriftliche Aussage wurde verlesen, da der Zeuge wegen ärztlich bestätigter Vernehmungsunfähigkeit nicht selbst vor Gericht erscheinen und sprechen konnte. Der Angeklagte muss sich wegen Mordes verantworten. Er soll im Juni 1944 den Befehl zur Sprengung eines Hauses in Falzano di Cortona gegeben haben, in dem 11 Zivilisten zusammengetrieben worden waren. Nur einer überlebte. Die Anklage geht von einem Vergeltungsschlag wegen der Tötung zweier deutscher Soldaten in einem Partisanenhinterland aus. Der Zeuge war damals Melder in der Kompanie des Gebirgspionierbataillons 818, die der Angeklagte befehligte. Bei dem Einsatz sei er selbst zwar nicht mehr dabei gewesen, sagte der Zeuge, er habe aber zuvor mit anderen gemeinsam die Zivilisten zusammengetrieben. Der Prozess dauert an. Es ist zu begrüßen, dass immer noch Kriegsverbrecher und wenn ihre Verbrechen noch so lange her sind, vor Gericht kommen. Das ist wunderbar. Wir hoffen nun, dass auch die Kriegsverbrecher von heute, ich weiß, es klingt utopisch, aber auch vor Gericht kommen. Und zwar italienische Generäle, amerikanische Kriegsminister, die Chefs von Blackwater, Cheney und Konsorten. Aber wie gesagt, das ist Zukunftsmusik. Noch einmal Kurzmeldungen. Prag. Die Entwicklungshilfeminister der EU haben Israel aufgefordert, die Grenzübergänge zum Gazastreifen zu öffnen. Es müssten mehr Lastwagen und kommerzielle Güter sowie Hilfspersonal in den Gazastreifen gelassen werden. Berlin. Die Bundesregierung hat sich im Grundsatz offen für die Aufnahme von Guantanamo-Häftlingen gezeigt, wenn das weltweit kritisierte Lager geschlossen wird. Jerusalem. Der neue amerikanische Nahost-Sondergesandte George Mitchell hat am Freitag in Jerusalem den israelischen Oppositionsführer Benjamin Netanyahu getroffen. Pünktlich gab es auch eine Bombardierung des Gazastreifens. Madrid. Die spanische Regierung will die Teilnahme von Parteien aus dem politischen Umfeld der Untergrundorganisation ETA bei den baskischen Regionalwahlen am 1. März verhindern. Karlsruhe. Der Karlsruher Energiekonzern ENBW erwägt offenbar einen Einstieg beim ostdeutschen Gasversorger VNG. Seoul. Nach Jahren der vorsichtigen Annäherung zwischen Süd- und Nordkorea verschärfen sich die Spannungen derzeit wieder zwischen den beiden Staaten. Brüssel. Mit einem neuen Hilfspaket von 72,6 Millionen Euro unterstützt die EU-Kommission den Irak. Das Geld soll den bedürftigsten Bevölkerungsgruppen und den Behörden des Landes zugutekommen, teilte die Kommission mit. Berlin. Der Butterpreis ist nach Angaben der Milchviehhalter erneut drastisch gesunken. Ein Kilogramm abgepackte Butter kostet im Durchschnitt 2,25 Euro. Lose Butter unter 2 Euro. Das sagte der Sprecher des Bundesverbands. Johannesburg, Genf. Die in Simbabwe wütende Cholera gehört nach UN-Angaben bereits jetzt zu den schlimmsten je registrierten Ausbrüchen der Epidemie. Sao Paulo, Brasilia. Brasilien beteiligt sich logistisch an der für Sonntag geplanten Freilassung von Geiseln der kolumbianischen FARC-Rebellen. Luxemburg. Die Teuerung in der Eurozone hat vor allem wegen fallender Energiepreise den niedrigsten Stand seit fast 10 Jahren erreicht. Die jährliche Inflationsrate verminderte sich im Januar im Vergleich zum Vormonat. Berlin will Aufnahme von Guantanamo-Häftlingen konstruktiv prüfen, das hatten wir schon gesagt. Deutsche Opfer sagen im Pariser Al-Qaida-Prozess aus, hatten wir auch schon erzählt. Es gibt eine Abwrackprämie. Das große Interesse der Autofahrer an der Autoabwrackprämie reißt nicht ab. Mit Stand Freitagnachmittag wurde im Internet bei den Behörden das Antragformular fast 340.000 Mal heruntergeladen. Das heißt, die Bundesregierung subventioniert indirekt die Autoindustrie, indem sie bei Verschrotten des alten Autos und gleichzeitigem Kauf eines neuen Autos 2.500 Euro dazu spendiert. Das ist eine Menge Geld, das der Autoindustrie zugutekommt. Davos. Die neue US-Regierung ist nach Ansicht des früheren US-Vizepräsidenten und Nobelpreisträgers Al Gore wie keine zuvor dem Umwelt- und Klimaschutz verpflichtet. US-Präsident Barack Obama sei die grünste Person im Weißen Haus. Das sagt Al Gore. Interessant, die Banken kriegen Geld, die Krise haut um sich, aber interessanterweise, US-Konzerne haben Rekordgewinne. Neuer Gewinnrekord, der weltgrößte börsennotierte Ölkonzern ExxonMobil hat im vergangenen Jahr mit mehr als 45 Milliarden Dollar den bisher höchsten Gewinn eines US-Unternehmens erzielt. Zweitgrößter US-Ölkonzern Chevron ebenfalls mit Spitzengewinnen vertreten. Der zweitgrößte Chevron hat im vergangenen Jahr so viel verdient wie nie zuvor. Dank der lange rekordhohen Ölpreise sprudelte der Gewinn 2008 mit 23,9 Milliarden Dollar um fast 30% mehr. Ein Riesenstunk gibt es im Moment um die umstrittenen Maßnahmen des Papstes. Herr Knobloch erwartet ein klares Signal vom Vatikan. Zu den Worten von Zollig erklärte Knobloch am Freitag in München, die Solidarität der Deutschen Bischofskonferenz mit der jüdischen Gemeinschaft und ihre Kritik am Vorgehen des Vatikans habe der Zentralrat der Juden in Deutschland wohlwollend zur Kenntnis genommen. Sie erwarte jedoch ein klares Signal aus dem Vatikan, das über eine Entschuldigung des Holocaust-Leugners Williamson hinausgehe, sagte Knobloch laut Mitteilung. Schließlich handele es sich bei Williamson um einen überzeugten Antisemiten, den Neonazis als Helden feierten. Gerade von einem deutschen Papst habe sie sich mehr Sensibilität im Umgang mit den Verbrechen der Nationalsozialisten erhofft. Den Worten des Papstes müssten jetzt Taten folgen. Dies sei unerlässlich für die Fortführung des interreligiösen Dialogs der beiden Weltreligionen. Die Ausgaben der Krankenkassen für Arzneimittel steigen trotz aller Sparbemühungen ungebremst. 2008 gaben die Kassen 25,8 Milliarden Euro für Medikamente aus, 5,4% mehr als im Vorjahr. Berlin. Das marode Atommülllager Asse in Niedersachsen kann stillgelegt werden. Der Bundestag verabschiedete am Freitag in Berlin Änderungen des Atomgesetzes und schaffte damit die rechtliche Voraussetzung für die Schließung. Istanbul, der türkische Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan hat seine Kritik am militärischen Vorgehen Israels im Gazastreifen nach dem Eklat von Davos bekräftigt. Sein Land stehe auf der Seite des Friedens. Vielleicht ungewollte Freunde bekommt Herr Erdogan von Hamas. Dem Gazastreifen herrschende radikal-islamische Hamas hat den erbosten Abgang des türkischen Ministerpräsidenten Recep Erdogan beim Weltwirtschaftsforum in Davos ausdrücklich begrüßt. Naja, von denen kann man nichts anderes erwarten. Eine Meldung aus dem NATO-besetzten Afghanistan von Khan Merai. DPA, Neu-Delhi, Kabul. Unter den Augen der internationalen Truppen in Afghanistan ist Afghanistan zum größten Drogenproduzenten der Welt geworden. Das heißt, unter den Taliban war Afghanistan praktisch aus dem Drogengeschäft verschwunden. Und seit die Amerikaner und die Deutschen und die Italiener und wer da noch alles ist, die Spanier da sind, ist Afghanistan der größte Drogenproduzent der Welt. Trotz eines leichten Rückganges war das Land am Hindukusch im vergangenen Jahr erneut für 93% der weltweiten Produktion von Opium verantwortlich, dem Grundstoff für Heroin. Nun ist in der NATO ein Streit über die mögliche Tötung von Drogenbaronen entbrannt. Mein Gott. Selbst wenn ihnen keine Unterstützung der Aufständischen nachweisbar ist. Nicht jeder Drogenbaron ist zwar ein Anhänger der Taliban, beide Gruppen eint aber ein Ziel, das dem des Westens diametral entgegensteht. Afghanistan möglichst instabil zu halten. Das sagen sie. Beziehungsweise die NATO-Truppen da rauszuhauen. Der Zusammenhang zwischen dem radikal-islamischen Aufstand und dem Schlafmohnanbau ist längst belegt. Die Vereinten Nationen schrieben im vergangenen November, Drogen finanzieren die Kriegsmaschinerie der Taliban. Und das nicht so knapp. Die Aufständischen erheben eine Art Steuer von 10% auf den Anbau von Schlafmohn. Das UN-Büro für Drogen und Kriminalität, UNODC, rechnet im vergangenen Jahr mit Einnahmen der Taliban alleine auf dieser Quelle in Höhe von rund 100 Millionen US-Dollar. Weitere Einkünfte bescherten den Rebellen der Betrieb von Heroinlaboren und der Export der tödlichen Ware. Gemeinsam konnten aufständische Drogenbarone und Warlords 2008 nach UNODC-Schätzungen mit fast einer halben Milliarde Dollar rechnen. Eine ganze Menge Geld. Und zum Schluss dieses heutigen Nachrichten- und Katastrophenblocks gehen wir noch einmal nach Sao Paulo bzw. Belém zum Weltsozialforum. Staatspräsidenten aus Südamerika haben beim Weltsozialforum einen ungebändigten Kapitalismus als Hauptursache der schweren internationalen Wirtschaftskrise angeprangert. Zitat, die Krise entstand, weil während der 80er und 90er Jahre die Logik galt, der Staat könne nichts und der Gott Markt werde das Land entwickeln und soziale Gerechtigkeit schaffen. Das sagte Brasiliens Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva in der Nacht zum heutigen Freitag in einer Diskussionsrunde in der brasilianischen Amazonasstadt Belém. Dieser Gott Markt ist wegen fehlender Kontrolle und Unverantwortlichkeit bankrott gegangen. An der Veranstaltung nahmen auch die linksgerichteten Staatschefs Hugo Chávez, Venezuela, Evo Morales, Bolivien, Rafael Correa, Ecuador und Fernando Lugo, Paraguay teil. Chávez bezeichnete das Sozialforum mit seinen 2600 Veranstaltungen und 100.000 Teilnehmern als Ort, an dem die Grundzüge einer neuen Welt skizziert würden. Zitat: Während sich in Davos die Welt versammelt, die stirbt, trifft sich hier in Belém die Welt, die geboren wird, sagte er mit Blick auf das parallel in Davos, der Schweiz, stattfindende Weltwirtschaftsforum mit mehr als 40 Staats- und Regierungschefs. Correa kritisierte die bestehende Wirtschaftsordnung als perverses System, das auf Gier basiert. Das Weltsozialforum sei Teil der Lösung. Neben den Staatsgästen mahnten mehrere renommierte Soziologen, darunter der Brasilianer Michel Löwy und der Portugiese Boaventura de Sousa Santos, eine radikale Neugestaltung der globalen Wirtschaftsordnung an. De Sousa Santos drängte die Forumsteilnehmer zu konkreten Vorschlägen. Wenn wir keine Lösung geben, dann kommt sie aus Davos, mit mehr Kapitalismus und weniger Rechten. Wir, das heißt das Weltsozialforum, treffen uns seit 2001. Und es waren nicht wir, die den Neoliberalismus besiegt haben. Er hat Selbstmord begangen, sagte der Freund Lulas mit Blick auf die Finanzkrise. Löwy warnte vor den drastischen Umweltfolgen eines ungebremsten Kapitalismus. Wir bewegen uns mit sehr großer Geschwindigkeit auf eine ökologische Katastrophe zu. Und die Wurzel des Problems ist das kapitalistische System selbst. Dabei sei nicht nur der Planet Erde in Gefahr, der möglicherweise weiter existieren werde. In Gefahr ist vor allem die derzeitige Zivilisation, die vielleicht nicht überlebt, wenn sich die Umweltkatastrophe konkretisiert. So Löwy. Das Weltsozialforum findet zum fünften Mal in Brasilien statt und versteht sich als eine Art Gegengipfel zum Weltwirtschaftsforum. Die durch fortschreitende Abholzung der Wälder bedrohten Lebensgrundlagen der indigenen Bevölkerung im Amazonas und die Finanzkrise sind Hauptthemen des sechstägigen Treffens, das noch bis zum kommenden Sonntag andauert. Das Forum bietet Globalisierungsgegnern, Theologen, Professoren, Studenten, Gewerkschaftern sowie Vertretern von Gruppen unterschiedlichster Herkunft eine Plattform zum Ideentausch. ich bin ein sanfter Weg und wie leicht ich bin. Ein Engel singt sein Lied, eine Melodie, die dich jetzt durchfliegt. Meine Antwort war bereit, ich kann sie spüren, kann sie berühren und lass mich fühlen. Von meiner Liebe, es ist Liebe, nur Liebe, die mich weiterbringt. Es ist Liebe, nur Liebe, die mich weiterbringt. Es ist Liebe, nur Liebe, die mich weiterbringt. Es ist Liebe, nur Liebe, die mich weiterbringt. So stark am Himmelszelt, doch nie war er so nah, dass obwohl ich weiß, er war schon immer da. Es brauchte so viel Zeit, meine Antwort war bereit. Ich kann sie spüren, kann sie berühren. Mich fühlen von meiner Liebe. Es ist Liebe, nur Liebe, die mich weiterbringt. Es ist Liebe, nur Liebe, die mich weiterbringt. Stalingrad, Deutschland Katastrophenstab. Stalingrad, Stalingrad, Deutschland Katastrophenstab. Stalingrad, Stalingrad, Deutschland Katastrophenstab. Stalingrad, Stalingrad, Deutschland Katastrophenstab. No se va a mudar hacia adelante. La amplitud de esta tierra te deja con el corazón encogido. Por el momento creo que no me podrás escribir. Es decir, me podrás escribir. Pero pasará algún tiempo hasta que tenga tus cartas en mis manos. Lo que la nota. Ya sé que si fuera por ti, estaría ahora cómodamente sentado en la silla de cuero del despacho de tu padre. Y no en este vagón de Katastrophenstab. Que me perdonas y entiendas. Stalingrad. La incertidumbre de los últimos meses. Toma. Esos son míos. Cumplirás tu ración. ¿Jamás te invitas a nada? ¿Alguien tiene idea de a dónde nos conduce este tren de ganado? Es posible que a Stalingrado, sargento. En este caso, teniente, será pan comido. Una ciudad rusa la tomaremos en 3 días. Salud. Mejor que pienses así, prusiano. Si no supiera que el tren está en marcha, pensaría que en las últimas 10 horas no nos hemos movido del mismo sitio. Rusia es grande. Después de la guerra, cada uno recibirá lo que pida. Yo recibiré 10 mujeres y 100 hectáreas de buena tierra. ¿Aquí? Y aunque me la regales. Entonces te quedarás en tu asqueroso pueblo. Fijaos en esos campesinos. Am 31. Januar 1943 kapitulierte die 6. Armee bei Stalingrad. Stalingrad war ein Rüstungs- und Verkehrszentrum an der Wolga und trug zudem den Namen des sowjetischen Staatsführers. Der Einnahme der Stadt durch die deutsche Wehrmacht kam daher mehr als nur militärisch strategische Bedeutung zu. Sie sollte zum Sinnbild des Sieges über Stalin werden. Doch stattdessen geriet die Schlacht um Stalingrad zwischen August 1942 und Februar 1943 zum größten Trauma für die Deutschen. Insgesamt fielen 1 Million Menschen den Kämpfen zum Opfer. Soldaten und Zivilisten, Russen und Deutsche sowie verbündete Rumänen und Italiener. Im Januar 1943 waren 250.000 Soldaten der 6. Armee unter General Paulus aussichtslos eingekesselt. Extreme Kälte und eine miserable Versorgung setzten ihnen zu. Die Sowjets machten ein Angebot zur ehrenvollen Kapitulation. Doch Berlin untersagte die Aufgabe und forderte den Kampf bis zum letzten Soldaten. Am 31. Januar 1943 kapitulierte Paulus dennoch und beendete das sinnlose Sterben. Die Leidenszeit war aber noch nicht vorbei. 110.000 Soldaten kamen in sowjetische Kriegsgefangenschaft, nur 6.000 kehrten später zurück. Die meisten starben schon in den ersten Monaten der Gefangenschaft an Auszehrung und Kälte. Nachmittags 15:10 Uhr.

vergiss und lass uns jetzt nur dies erleben, wie die Sterne durch geklärten Nachthimmel dringen, wie der Mond die Gärten voll übersteigt. Wir fühlten längst schon, wie es spiegelnder wird im Dunkel, wie ein Schein entsteht, ein weißer Schatten in dem Glanz der Dunkelheit. Nun aber, lass uns ganz hinübertreten, in die Welt hinein, die Monden ist. Und zum Abschluss unseres heutigen Programms doch eher versöhnliche Töne, schönere Klänge. Es geht um das Rilke-Projekt. Nach der harten Stalingrad-Gedenk-Collage, nach dem Feature, jetzt doch ruhige Töne, nachdenkliche Töne. Und vielleicht noch eine kleine Information. Nächste Woche geht's nämlich los, die Berlinale. Die Berlinale wird, ich glaube, zum 59. Male in Berlin stattfinden. Jawohl. Das Berlinale-Wettbewerbsprogramm lässt diesmal mit 9 Werken von Stephen Frears, François Ozon und Hans-Christian Schmidt einiges erwarten. Und zwar Berlin, 59. internationale Filmfestspiele, die gehen vom 5. bis zum 15.02. Nähere Informationen natürlich unter www.berlinale.de. Nicht sagt, wenn sie wacht, mein. Wer den Wettbewerbshype nicht mag, schaut sich einfach in den Nebenreihen Panorama, Forum oder Perspektive Deutsches Kino um. Da gibt es immer Schätze zu entdecken. Mit Spannung erwartet wird der Eröffnungsfilm The International von Tom Tykwer, der am 12.02. auch bundesweit in den Kinos startet.